3. A higher form of feeling. June 8th, 10 p.m. Arcoda. Cachemire. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge der Abendlandung auf Cachemire Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon und einem Special über Klangwelten aus Italien von den späten 70er Jahren bis zu den frühen 90ern mit einem Fokus auf avantgardistischer Musik, die sich an den Schnittstellen von Fourth World Music, Ambient, Minimal Music und Folk bewegt und die vom Attic Magazin mal Mediterranean Organic bezeichnet wurde. Den Anfang mache ich mit Andrea Lina, einem Projekt von Silvio Linardi, der unter anderem auch mit Abendlandungsregulars wie Hector Zazu und David Sylvian zusammengearbeitet hat. Und Pierluigi Andreoni, der auch Mitglied war bei The Doubling Riders, die wir etwas später in der Sendung auch noch hören werden. Andrea Lina haben ein einziges Album gemacht, An Island in the Moon, das 1990 auf dem ADN-Sublabel auf dem Nil veröffentlicht wurde und welches nächsten Monat als Kooperation von Agere Records auf dem Nil und Recommended Records wieder veröffentlicht werden wird. Eine sehr schöne Platte, von der wir jetzt das Stück Market of the Lost Illusions hören. Thank you. Das war der Harfenspieler Vincenzo Zitello mit dem Stück Urd von seinem Debütalbum Et Viceversa von 1987. Zitello ist in Italien auf jeden Fall ein sehr bekannter Harfist, vergleichbar vielleicht mit Rüdiger Oppermann aus Deutschland, der ebenso wie Zitello die keltische Harfe spielt und oft der New Age-Ecke zugerechnet wird. Zitellos Debüt hat auf jeden Fall auch etwas schnulzigere Momente, die dann aber auch wieder in anderen Stücken durch Dissonanzen angenehm aufgebrochen werden. Zitello hat 1978 mit einem anderen Harfenspieler Roberto Mazza ein Duett gebildet, von dem leider keine Aufnahmen existieren. Aber es gibt Aufnahmen von Roberto Mazza solo. Und da wären wir jetzt beim nächsten Stück. Mazza, einer der Musiker der legendären Experimental Prog Band Telaio Magnetico, hat zwei Soloalben veröffentlicht: Scoprire le Orme 1991 und Cipria dann 8 Jahre später, 1999. Cipria, beziehungsweise das, was ich mir davon online anhören konnte, 2 Stücke waren das, klingt in meinen Ohren ziemlich fürchterlich, sehr schnulzige New Age Musik. Aber dafür ist sein erstes Album, also das besagte Scoprire le Orme, umso großartiger. Auf Deutsch heißt das Die Fußspuren entdecken. Und die Platte ist ursprünglich 1991 auf Kassette auf dem fantastischen Label ADN erschienen, das ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe und von dem wir im weiteren Verlauf der Sendung auch noch weiteres hören werden. Scoprire le Orme ist letztes Jahr glücklicherweise vom italienischen Reissue-Label Soave wieder veröffentlicht worden und wir hören jetzt daraus das Stück Ebridi. Thank you. Das war Quarto Quadro dell'Universo Assente. Das vierte Gemälde vom abwesenden Universum von Luciano Cilio und seinem einzigen Album Dialogi del Presente, 1977 auf EMI erschienen. Und einer der Fans dieses obskuren Werkes, das in der Zwischenzeit verschiedene Reissues bekommen hat, ist Jim O'Rourke, der es mit seinen klanglichen, schwermütigen Weltschmerz irgendwo zwischen Nick Drake's Pink Moon, Billface, Time of the Last Persecution und dem Debütalbum von This Heat verortet. Das Album besteht aus vier Gemälden, also vier Quadros und einem Zwischenspiel, einem Interludio. Jim O'Rourke, der die Liner Notes zu einem der Reissues geschrieben hat, sagt ganz treffend, dass man das Gewicht heraushören kann, das auf der Seele des Schöpfers dieser Musik gelegen hat. Ihr hört die Abendlandung heute mit einem Special über italienische Avantgarde-Musik der 70er bis 90er Jahre. Das jetzt schon ein paar Mal erwähnte italienische Label für neuere experimentelle Musik, ADN aus Mailand, hat 1991 eine Platte von einem Kollektiv namens Tasa Dai veröffentlicht, L'Eterna Risata, auf Deutsch das ewige Lachen. Tasa Dai haben sich benannt nach einem angeblich existierenden philippinischen Stamm, der wie in der Steinzeit leben sollte. Das dachte man jedenfalls Anfang der 70er Jahre. Ein Schweizer Anthropologe deckte dann ein paar Jahre später einen großen Schwindel auf, der von dem damaligen philippinischen Diktator Ferdinand Marcos in Kooperation mit wem? Mit den USA initiiert wurde. Und zwar, um von realen Problemen der Einwohner unter seiner Diktatur abzulenken. Das sah dann so aus, etwa 25 Personen mussten sich steinzeitlich verkleiden und in Höhlen leben und wurden dann dort von der internationalen Presse abfotografiert für ausländische Zeitungen, um die internationale Wahrnehmung von den Grausamkeiten der Diktatur auf die angeblichen sanften, lieben Höhlenmenschen zu lenken, die ja so dann das philippinische Ideal verkörpern sollte. Ja, da kann man auf jeden Fall ganz gut sehen, welche Methoden manchmal in der internationalen Politik angewendet werden, um Meinung zu machen. Wie auch immer, Tasa Dai waren eben auch ein italienisches Künstlerkollektiv, das inspiriert von Throbbing Gristle disziplinübergreifende Performances aufführte mit einer Mischung aus tribaliger Industrial-Musik, Kunst und Happening. Und sie haben in den 80er Jahren verschiedene Tapes veröffentlicht. 1991 das vorhin schon genannte Album L'Eterna Risata, das ewige Lachen, von welchem wir jetzt das Stück Weg hören werden. Art of Primitive Sound. Das war ein Projekt von Walter Maioli, Patricia Meyer und Luce Maioli. Eine einzige Veröffentlichung gab es unter diesem Namen, eine CD, die 1993 auf dem Label Hicks und Leones erschienen ist. Die treibende Kraft hinter Art of Primitive Sound war vermutlich Walter Maioli, der unter anderem auch bei Futuro Antico und Actuala mitgespielt hat. Und der Musikforscher war mit Schwerpunkt auf prähistorischer Musik und auf Musiken der europäischen Antike. Bei Art of Primitive Sound wurden solche Instrumente benutzt, wie zum Beispiel eine Knochenratsche, Muschelrasseln, Knochenflöten und natürlich verschiedene Perkussionsinstrumente aus Holz, Knochen und anderen Materialien. Wir hörten jetzt gerade das Stück The Dance of Leaves, der Tanz der Blätter. Wie schon gesagt, Walter Maioli war auch ein Drittel von Futuro Antico zusammen mit Gabin Debiré und Riccardo Sinigaglia. Sinigaglia wiederum hat auch solomäßig Musik gemacht und veröffentlicht. Zwei von diesen Soloplatten werde ich in dieser Sendung kurz vorstellen. Riflessi heißt die eine, die ist 1986 veröffentlicht worden, und Correnti Magnetici von 1988, das ist die andere. Beide sind wieder auf ADN, aka auf dem Nil, veröffentlicht worden. Und wir hören jetzt zuerst einen 6-minütigen Ausschnitt aus dem Stück Bala Sax von der Correnti Magnetici LP und dann noch das 9-minütige Riflessi von der gleichnamigen Platte. Thank you. Thank you. Riccardo Sinigaglia und die Komposition Riflessi von dem gleichnamigen Album, das 1986 auf dem Nil herausgekommen ist. Die LP ist zusammengestellt aus Field Recordings, kollagierten Samples, Synthesizer-Klängen und einer recht ungewöhnlichen Instrumentierung und bewegt sich zwischen hypnotischen Rhythmen und ganz verschobenen Strukturen. Die Field Recordings wurden auf dem Ortasee im Piemont aufgenommen. Ihr hört die Abendlandung auf Kashmir Radio mit Jean-Marie Dour am Mikro. Heute gibt es eine Spezialsendung zum Thema italienische Avantgarde-Musik der späten 70er bis frühen 90er Jahre mit besonderem Augenmerk auf Musik, die sich zwischen den Koordinaten Minimal Music, Folk, Fourth World und Tribal bewegt. Wir machen weiter mit diesen schönen Verflechtungen innerhalb der italienischen Avantgarde-Musik. Riccardo Sinigaglia war ein sehr aktiver Musiker und hat nicht nur bei Futuro Antico, sondern auch bei The Doubling Riders mitgespielt, einer Band, bei der Neofolk, Ambient, Neoclassic, Industrial, Avantgarde-Musik im Stil von Tuxedo Moon und noch vieles mehr zusammentraf. 1985 haben die Doubling Riders zusammen mit Francesco Palladino ein Album namens Doublings and Silences aufgenommen und 1988 dann Doublings and Silences Volume 2, von dem wir nun das Stück Artery of the Sun hören. Erschienen ist das Album, wo auch sonst, bei Auf dem Nil Records. Thank you. Lino Capra Vacina war das mit dem Stück Antico Adagio von seiner ersten LP des gleichen Namens von 1978. Vacina ist eine weitere Figur, die immer wieder in der italienischen Avantgarde-Szene auftaucht. Er war zum Beispiel ebenfalls Mitglied bei Telaio Magnetico, zusammen mit Roberto Mazza und Franco Battiato, oder bei Actuala, einer Band, die ähnlich wie die deutschen Embryo oder Between ethnische Musik mit Progressive Rock verknüpften. Der Gründer von Actuala war Walter Maioli, von dem ich ja vorhin schon etwas vorgeführt habe. Wir sehen also, es gab reichlich Austausch und Kollaborationen damals. Vacinas Debütalbum Antica Adagio zeigt, wie viele andere italienische Avantgarde-Alben aus dieser Zeit eine vielseitige musikalische Herangehensweise, ganz viele unterschiedliche Facetten an Steve Reich erinnernder repetitiver Minimalismus mit Marimbas, dann gibt es düstere Drones von menschlichen Stimmen, experimentelle Percussion und so weiter. Ein sehr spannendes Album. Es ist vor ein paar Jahren auf Die Schachtel, auf dem Label Die Schachtel, wieder veröffentlicht worden. Was mir bei den Vorbereitungen zu dieser Sendung aufgefallen ist, es treten keine Frauen auf bei dieser italienischen Art der Avantgarde-Musik, in welcher Minimal Music, Folk und außereuropäische Musiktraditionen vermischt werden. Beziehungsweise ich habe auf jeden Fall keine entdeckt bei meinen Recherchen. Falls ihr Künstlerinnen und Musikerinnen kennt, die in dieser Richtung Musik machen, schickt mir gerne eine Nachricht. Es gab Teresa Rampazzi, Hilda Dianda, Franca Sacchi, Daniela Casa und Maria Teresa Luciani, die Avantgarde-Musik gemacht haben, aber das ging eher in Richtung Musik konkret und Early Electronics, vielleicht so im Stile von Daphne Oram oder Delia Derbyshire. Da wird auf jeden Fall die männliche Dominanz im Musikbereich wieder deutlich, die ja auch heutzutage noch an vielen Stellen überproportional ist. Im Avantgarde-Bereich hat sich sicherlich einiges in der Zwischenzeit getan, aber in den 70ern und 80ern waren Frauen sehr stark unterrepräsentiert. Im Laufe von Punk und Post-Punk hat sich dann etwas geändert und wir hoffen, dass es sich in Zukunft auch noch weiter verändert. Als nächstes hören wir ein Stück von Franco Nannos Album Elicoide, das 1987 auf Moon Records erschienen ist. Elicoide vereint, wie viele andere Platten, die ich schon gespielt habe heute, Minimalismus mit Ambient und Mitochondria ist auf jeden Fall das herausragende Stück dieser Platte. Wir hören es jetzt. Thank you. Thank you. Das war Oasi, ein Multimedia-Performance-Projekt, das von Paolo Modugno gestartet wurde und bei welchem Industrial Experimente Musik konkret und Ambient mit ethnischen Elementen vermischt wurden und anschließend noch mit Tape-Recordern und Samplern verfremdet wurden. Oasi haben eine einzige Platte veröffentlicht, Il Cavaliere Azzurro, der blaue Reiter, eine Theaterperformance, die an Wassily Kandinskys blauen Reiter angelehnt war. Und wir hörten davon Il Gioco dei Sogni, das Spiel der Träume. Ihr hört gerade die Abendlandung auf Kashmir Radio mit einem Special über die italienische Musik der späten 70er bis frühen 90er Jahre, in der Minimalismus mit Fourth World und Folk vermischt wurde. Und mit dem nächsten Stück möchte ich mich dann für heute verabschieden. Bebo Baldan mit Venti, Searching for the Right Cycle. Ja, ein paar Sachen haben jetzt leider nicht mehr in die Sendung reingepasst, zum Beispiel Roberto Muschi, den vielleicht schon einige von euch kennen und dessen Musik, die ich sehr, sehr empfehle. Ich aber bereits in anderen Sendungen hier bei Kashmir Radio gespielt habe. Wir hören uns wieder in 4 Wochen am 12. Juni 2018. Mein Name ist Jean-Marie Dur. Ich wünsche euch eine hervorragende und gute Zeit. Bis bald und gute Nacht.